Wege der Selbstheilung Teil 10 Nachtrag. Mein Partner fragte mich gestern, nachdem ich ihm den Beitrag von dem Haus der Erinnerungen vorgelesen hatte, ob das jetzt eine Geschichte sei oder ob ich es wirklich so erlebt hatte. Da dachte ich mir, dass ich bestimmt noch mehr von euch diese Frage stellen. Und ich habe heute beschlossen, das etwas näher zu erläutern. Alle Fantasiereisen, die ich hier beschreibe, habe ich natürlich nur in meinem Kopf erlebt. Das Haus der Erinnerungen, genauso wie den Saal mit dem Flügel darin, gibt es nur in meinem Inneren. Er war tatsächlich seit sehr vielen Jahren einer meiner geistigen Rückzugsorte, wenn ich verletzt war oder mich bedroht fühlte. Die Ärzte nennen so ein Verhalten Dissoziieren. Ein echt anstrengendes und sehr kaltes Wort, wie ich finde. Und wer sich noch nie mit Psychologie befasst hat, und das haben wohl die wenigsten, für den ist das noch eines der vielen böhmischen Dörfer im Dschungel der psychologischen Fachausdrücke. Deshalb erkläre ich die Dinge ungern mit solchen Wörtern, die dann eh fast keiner versteht, sondern lieber auf meine eigene Art. Wenn man, wie ich, sich in seiner Kindheit immer wieder in Situationen des seelischen, körperlichen oder sexuellen Missbrauchs wiederfindet, dann kann es sein, dass der Geist sich woanders hin zurückzieht, da es ja nicht möglich ist, aus der bedrohlichen Situation auszusteigen, flüchtete ich mich also in eine geistig andere Welt und blendete das Geschehene damit aus. Das heißt, ich bekam nicht mehr viel von dem mit, was mir angetan wurde. Wurde ich also geschlagen, spürte ich dieses kaum noch, da ich mich geistig bereits zurückgezogen hatte. Und der Raum mit dem Flügel war nur einer meiner vielen Rückzugsorte, die ich mir in meiner Fantasie schuf. Warum ausgerechnet ein Flügel darin stand, kann ich gar nicht sagen. Aber ich hatte schon immer eine besondere Beziehung zu diesem Musikinstrument. Vielleicht war ich ja in meinem letzten Leben Konzertpianistin. Nein, Scherz beiseite. Ich kann es nicht erklären, habe dafür bis heute keine Antwort. Aber ich denke, das ist auch nicht wichtig. Ich wollte damit nur sagen, dass das Klavier, schon lange bevor ich überhaupt anfing, es auch selbst spielen zu lernen, immer schon eine besondere Bedeutung in meinem Leben hatte. Ich erinnere mich da an eine Situation zurück, wo ich mich mal wieder in der Klinik befand und so mit Psychopharmaka vollgepumpt war, dass ich kaum noch gehen oder sprechen konnte. Durch all diese Medikamente fühlte ich mich wie im Nebel und nahm kaum noch etwas wahr. Außerdem bekam ich zusätzlich noch das Gefühl der inneren Gleichgültigkeit von fast allem, was um mich herum geschah. Eines Tages fand dort dann ein Klavierkonzert statt, woran ich teilnahm. Und die Klänge dieses Instruments waren das Einzige, was wirklich zu mir durchdrang. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt, aber es hat mich so unglaublich berührt, während mir alles andere am Arsch vorbeiging. Ich habe dafür bis heute keine Erklärung. Wie dem auch sei, das ist wohl einer der Gründe, warum ich so versessen darauf bin, das Klavierspiel unbedingt erlernen zu wollen. Und auch nach fast einem halben Jahr täglichen Übens ist es mir noch nicht langweilig geworden. Egal, wie sehr mir auch manchmal meine Hände wehtun, ich will es unbedingt schaffen. Vielleicht ist irgendwann mal etwas Geld für einen Lehrer da. Das wäre natürlich schön. Aber auch wenn nicht, ich habe mir bisher alles selbst beigebracht und sage mir dann immer, dass irgendwann ja auch mal jemand damit anfing und auch keinen Lehrer hatte. Und wenn es der Erfinder des Instruments selbst gewesen ist. Und der hat es ja schließlich auch geschafft. Es heißt oft, dass man ohne Lehrer sowieso nicht vernünftig spielen lernen kann. Das glaube ich aber nicht. Mit Lehrer mag es schneller gehen, ganz klar. Aber ohne Lehrer geht es auch. Ich denke, das habe ich bis jetzt ja auch ganz gut unter Beweis stellen können. Aber zurück zu den Fantasiereisen. Bei diesen habe ich während der Arbeit an mir selbst schließlich ganz gezielt diese Rückzugsorte aufgesucht und begonnen, etwas darin zu verändern. Wie in dem Saal, der immer so trostlos war. Die Bereitschaft, etwas verändern zu wollen, zeigte sich unter anderem auch darin, dass ich eine andere Person in diesen Saal ließ, der eigentlich immer nur mir gehörte. Auch wenn dieser Mensch fiktiv war, so war es dennoch eine Versinnbildlichung meiner Bereitschaft, mich innerlich wieder öffnen zu wollen. Die Fantasiereisen in meine inneren Welten haben mir sehr viele Erkenntnisse gebracht, die mich anschließend auch im realen Leben weiterbrachten. Sie halfen mir, Dinge zu heilen, indem ich ihre Ursachen erkannte und mir nun selbst beibrachte, anders als gewöhnlich darauf zu reagieren. Wie auch bei der Arbeit mit dem inneren Kind, wo ich letzten Endes lernte, mir selbst meine innere Mutter zu sein und endlich damit aufhörte, bei anderen nach Heilung zu suchen, ihnen die Last aufzubürden, meine Wunden zu heilen, was ja gar nicht geht. Insbesondere bei Partnern ist die Verführung dazu sehr groß. Der Partner soll wieder gut machen oder darf dann ausbaden, was andere vor ihm kaputt gemacht haben. Das überfordert irgendwann jede Beziehung, aber darauf komme ich nochmal in einem anderen Artikel zurück.